Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall und danke für euer Interesse. Ich werde jetzt kurz vorstellen, was wir vorhaben. Wir wollen einen ersten einleitenden Teil machen, wo wir so ein bisschen Kral vorstellen wollen, und zwar anhand eines Fragments aus seiner eigenen Autobiografie, die er vor Gericht gehalten hat, Angaben zur Person. Dazu sage ich gleich noch zwei Wörter, weil, glaube ich, niemand so gut wie Kral selbst seine Biografie beschreiben kann. Danach wollen wir kurz schildern, was uns an Kral interessiert, warum wir ihn für wichtig halten und eine Konstellation mit anderen DenkerInnen aus dieser Epoche aufmachen, in denen wir Ähnliches sehen, und dabei würde ich gleichzeitig dann auch noch so ein paar zeithistorische Hintergründe, die ja nicht unbedingt alle so parat haben, aufmachen, eben der 68er-Bewegung in der BRD. Nach dieser eher einführenden Part haben wir dann zwei eher theoretischere Parts, in denen wir uns mit TheoretikerInnen beschäftigen, von denen Kral maßgeblich beeinflusst wurde, nämlich von Herbert Marcuse und von Adorno. Darüber wird dann Maike sprechen, und genau, wir verorten ihn damit in der kritischen Theorie und schauen uns an, was er daran weitergedacht hat. Und da wir an der Uni sind, geht Maike dann am Ende auch nochmal auf eine wichtige These ein von Kral, nämlich auf die Proletarisierung der wissenschaftlichen Intelligenz. Genau, und dann sind es noch Zeit für eure Fragen. Genau, erst noch mal kurz zu dem autobiografischen Teil. Wir wollen jetzt gleich kurz Kral selbst zu Wort kommen lassen, aus den Angaben zur Person, und wie diese Angaben zur Person entstanden sind. Das ist auch wirklich ein ganz besonderer Kontext, den ich noch ganz kurz darlegen will. Im September 1968 wurde der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Leopold Senghor verliehen, und Senghor war eben zum einen wichtiger Vertreter der Negritude-Bewegung und zum anderen der Präsident des Senegals, und gegen beides hatten die Studierten Einwände. Also zum einen wurde Negritude eher als eine Form reaktionären kulturellen Ausdrucks der in den ehemaligen Kolonien gesehen, und Senghor hat sich auch zunehmend eben als autoritärer Präsident, der zudem mit den ehemaligen Kolonialmächten kollaborierte, etabliert. Genau, dagegen hat die Studierendenbewegung in Frankfurt demonstriert, danach wurden drei der Hauptorganisatoren dieses Protestes wegen Landfriedensbruchs angeklagt. Die sehen wir hier auf diesem Spiegelcover, also vorne rechts, das ist K.D. Wolf, der damals auch der Vorsitzende, ist aus, oder? Ja. Der damals auch der Vorsitzende des SDS bundesweit war. Hinten rechts mit der Mähne ist Günther Ahmend, und leicht verdeckt von dem Kopf eines Rechtsanwalts eben Kral. Die drei waren angeklagt, und was sie eben gesagt haben zu Auftakt des Prozesses: machen wir jetzt eine kollektive Psychoanalyse, und wir statt einfach nur Angaben zur Person zu machen, legen wir unseren Politisierungs- und Sozialisierungshintergrund da. Das haben alle drei gemacht, die haben alle sehr lange gesprochen. Das hatte dann auch zur Folge, dass die Anklage erst am späten Nachmittag verlesen werden konnte. Und diese Angaben zur Person ist eben das, was Kral angeblich in freier Rede vor Gericht zum Besten gegeben hat über sein eigenes Leben. Und ich werde daraus einen kurzen Ausschnitt zitieren, und Maike übernimmt dann. Geht das erstmal ohne Mikro? Müssen wir noch ein bisschen lauter reden? Okay. Gut. Also, Angaben zur Person zu machen, kann nicht heißen, auch nicht im Hinblick auf ein Gericht wie dieses, zu definieren, was man heute noch hämisch genug Persönlichkeit nennt. Es kommt darauf an, dass wir den Erfahrungshintergrund darstellen, der den Politisierungsprozess und damit auch die Studentenbewegung, so wie sie in ihrer antiautoritären Phase sich gebildet hat, erklärt. Und es sind, was meine Person anbelangt, sehr andere Erfahrungszusammenhänge als die des Genossen Ahmend. Ich musste aufgrund meiner Herkunft sehr viel längere Umwege machen, um die bürgerliche Klasse, der ich entstamme, zu verraten. Da ich aus einem unterentwickelten Land komme, nämlich aus Niedersachsen, und zwar aus den finstersten Teilen dieses Landes, war es mir noch nicht einmal vergönnt, selbst im Rahmen der bürgerlichen Klasse nicht die aufgeklärte Ideologie dieser Klasse zu rezipieren. Und ich meine, dass eine kurze Darstellung dieser Ideologie notwendig ist, weil diese Ideologien, die ich selbst kennengelernt habe, mit denen ich mich identifizieren musste, denjenigen ähnlich sind, die auch Themen dieses Prozesses bilden werden, nämlich den Sengors. In Niedersachsen, jedenfalls in den Teilen, aus denen ich komme, herrscht noch zum starken Teil das, was man als Ideologie der Erde bezeichnen kann. Und so habe auch ich mich, als ich meinen politischen Bildungsprozess durchmachte, zunächst nicht anders als im Bezugrahmen der Deutschen Partei bis zur Welfenpartei bewegen können. Ich konnte mir nicht einmal die Ideologien erarbeiten, die Liberalität und Parlamentarismus bedeuten. Wenn man bedenkt, dass die Dörfer, in denen ich aufgewachsen bin, jene Nicht-Öffentlichkeit noch pflegen in ihren Zusammenkünften, die an die Rituale mittelalterlicher Hexenprozesse erinnern. Wenn man davon ausgeht, dass heute noch in vielen Teilen der Bundesrepublik vom Bayerischen Wald bis zur niedersächsischen Heide finsterste Ideologien der Mystik stattfinden, so war es sehr verständlich, dass mich mein Bildungsprozess zunächst einmal in den Ludendorff-Bund trieb. So, dass ich begriffliches Denken nicht anders als aus der Mystik Meister Eckharts und Roswitha von Gandersheim erfahren habe. Das heißt, Ideologien, die, wenn man sie marxistisch interpretieren will, sicherlich ausgelegt werden können im Sinne eines utopischen Denkens, wie es Ernst Bloch getan hat. Die aber, wenn man sie aus dem Erfahrungszusammenhang der herrschenden Klasse rezipiert, finsterste Unmündigkeit reproduzieren. Und so war schon ein enormer Schritt an Aufklärung, als ich in meiner Heimatstadt Alfeld im Jahre 1961 die Junge Union gründete und der CDU beitrat. Das war der erste Schritt, um mich aus diesen noch an Blut und Boden orientierten Ideologien zu befreien, aus dem feudalen Naturzustand einer Agrarwirtschaft überzutreten in die moderne kapitalistische Industriegesellschaft. Und hier muss ich sagen, dass da gewissermaßen eine Odyssee durch die Organisationsform der herrschenden Klasse hindurch begann. Doch selbst diese anachronistischen Ideologien ermöglichten es einem in dieser finsteren Provinz noch nicht, irgendeine Bewusstseinsalternative zu sehen. Und auf diese Weise machte ich auch meine erste Erfahrung mit der Justiz. Als ich von einem Burschenschaftskonvent nach dem Abitur eingeladen wurde, machte ich Bekanntschaft mit einem sogenannten alten Herrn, einem Amtsgerichtsrat, der Lammkotelett verzehrend mir erzählte, dass die Arbeiterklasse doch ewig unmündig und dumm bleiben müsse und wir dazu berufen seien, die Elite zu bilden. Das überzeugte mich zwar nicht, gleichwohl wurde ich, als ich anfing zu studieren, Mitglied einer schlagenden Verbindung. Das gab dann allerdings auch den Ausschlag. Es war natürlich, dass ich solch eine schlagende Verbindung zunächst einmal selber nur elitär erfahren konnte. Das heißt, dass ich selber nur elitäre Kategorien ihr gegenüber entwickeln konnte. Denn was dort an Stumpfsinn und Unterdrückung produziert wird, was dort in hirnlosen Köpfen, die alle permanent Faschismus produzieren, vor sich geht, kann man zunächst gar nicht anders als elitär interpretieren. Aus dieser schlagenden Verbindung wurde ich allerdings rausgeworfen, nachdem ich einen antiautoritären Aufstand gegen einen alten Herrn vorgenommen hatte. Nachdem mich die herrschende Klasse rausgeworfen hatte, entschloss ich mich dann auch, sie gründlich zu verraten und wurde Mitglied im SDS. Im SDS erfuhr ich zum ersten Mal, was es heißt, Solidarität, nämlich Verkehrsformen herauszubilden, die sich aus den Unterdrückungen und Knechtungen der herrschenden Klasse lösen. Im SDS haben wir zum ersten Mal erfahren, dass, wenn die herrschende Klasse Freiheit sagt, sie die Freiheit meint, sich ihre Macht zu nehmen und die Freiheit zu unterdrücken. Dass, wenn die herrschende Klasse Toleranz sagt, sie Toleranz gegenüber ihrer Herrschaft meint und Intoleranz gegen diejenigen, die zwar alles sagen, aber nichts ändern dürfen. Im SDS haben wir zum ersten Mal erfahren, was es heißt, dass es heute überhaupt noch Ausbeutung gibt. Ausbeutung ist eine Herrschaft, die auf einem hohen Grad von Verschleierung beruht, verschleiert durch den Tauschverkehr, verschleiert auch durch die Institutionen der Unterdrückung, die bürgerlichen Gerichte, durch die Zwangsgewalt von Recht und Staat. Das bedeutet, und das ist auch die Rolle, die wir im SDS als Intellektuelle in der Aktualisierung des Klassenkampfes zu übernehmen haben, dass wir im praktischen Kampf die Theorie entfalten müssen, die für das Proletariat, seine Sprach- und Bewusstseinswelt, die Herrschaft hier im Spätkapitalismus verständlich macht, die so unendlich manipulativ und integrativ überdeckt ist, sie entschleiert und aufdeckt. dass es unsere Funktion ist, als politische Intellektuelle unser Wissen in den Dienst des Klassenkampfes zu stellen. Damit sind wir jetzt auch schon mittendrin in einer von Krahls stärksten Thesen, nämlich der Proletarisierung der wissenschaftlichen Intelligenz, auf die ich später noch eingehen werde. Krahl hat vor dem Hintergrund des damaligen Fordismus in den 60er Jahren und der zunehmend verwissenschaftlichten Produktion eben eine Rationalisierung intellektueller Arbeit gesehen, die sich zunehmend ans Fließband angeglichen hat. Er sah es dabei jedoch nicht als die Aufgabe an, der Studierenden oder der intellektuellen Klassenbewusstsein gewissermaßen von außen ins Proletariat zu tragen, sondern hat vielmehr, und das hat eben die Bewegung damals auch versucht, den Anschluss an aktuelle Klassenkämpfe zu suchen, beispielsweise an die Septemberstreiks in der Bundesrepublik Deutschland 1969. Und eben im Unterschied zur kritischen Theorie von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, die damals Praxis als vertagt erklärt haben, beziehungsweise anders angezeigt gesehen haben, nämlich erstmal im theoretischen Durchdringen der Verhältnisse, war eben da dieser Versuch des praktischen Anschlusses an Klassenkämpfe ganz wichtig. Gleichwohl war Adorno Krahls wichtigster Lehrer in Frankfurt. Krahl ist tatsächlich auch wegen Adorno nach Frankfurt gegangen, hatte auch geplant, seine Dissertation bei Adorno zu schreiben, die den Titel tragen sollte: Der Begriff der Naturgesetze der kapitalistischen Entwicklung in der Lehre von Marx. Gleichzeitig hat er sich wegen der bereits angeklungenen Diagnose der Vertagung von Praxis eben von seinem wichtigsten Lehrer da abgegrenzt und ihm einen politischen Widerspruch unterstellt, da Adorno revolutionäre Praxis voraussetze und gleichzeitig für unmöglich erkläre. Da gehe ich später auch noch kurz drauf ein. Wir glauben jetzt, dass Krahl eben genau deshalb so interessant ist, weil er eben ganz wesentlich durch die kritische Theorie und auch ihre antiautoritären Prinzipien geprägt ist. Das erkennt man dann auch darin, wie er sich die Vermittlung von Theorie und Praxis vorgestellt hat über die Organisation. Und eben diese theoretische und praktische Verortung innerhalb bestehender Klassenkämpfe versucht hat. Und wir glauben, dass das eine eigenständige, praktisch-revolutionäre Rezeptionslinie der kritischen Theorie hätte bilden können, prinzipiell, wenn Krahl vielleicht hätte bündeln können. Es ist natürlich jetzt leicht, das zu sagen, denn leider ist Hans-Jürgen Krahl bei einem tragischen Autounfall 1970 auf dem Weg zu einer Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes sehr früh verstorben. Sein Werk ist entsprechend sehr fragmentarisch und deswegen haben wir diesen Sammelband herausgebracht, um ein paar zentrale Themen aufzuarbeiten. Und wir glauben eben, dass diese Rezeptionslinie nicht in anderen marxistischen Rezeptionslinien der kritischen Theorie aufgegangen wäre, wie der neuen Marx-Lektüre oder der liberalen Linie, die sich jetzt ums Institut für Sozialforschung gebildet hat. Gleichwohl, das klingt jetzt so, als würden wir da Krahl als total einzigartige Persönlichkeit überhöhen, ist er natürlich nicht aus dem historischen Kontext heraus zu operieren, in dem er agiert hat. Er war Teil einer Bewegung, Teil des Sozialistisch-Deutschen Studentenbundes. Und deswegen wird Jule jetzt noch was erzählen zu den Wahlverwandtschaften und Konstellationen, in denen Krahl sich eben bewegt hat. Ich nehme es in die Hand. Alles klar. Genau, und damit würde ich auch noch mal kurz den zeithistorischen Kontext aufmachen und ich würde das an zwei Personen aufziehen, bei denen wir sehen, dass sie eben eigentlich eine ähnliche Verortung der kritischen Theorie vornehmen oder dass sie genau aus einer ähnlichen theoretischen Tradition kommen und versucht haben, diese theoretische Tradition eben mit einer bestimmten Form der Praxis auch zu verbinden. Und die erste Person, die ich dabei nennen würde, ist eben Angela Davis. Sie ist ja 65 nach Frankfurt gegangen, auf Vermittlung Marcuses hin zu Adorno, um bei ihm zu studieren, Philosophie. Und gleichzeitig hat sie sich eben aber auch schon in ihrer Frankfurter Zeit im Umfeld des SDS sehr gegen den Vietnamkrieg engagiert. Und wie wir im Zuge der Arbeit an unserem Band rausgefunden haben, das fand ich dann besonders spannend, ist, dass Angela Davis eben auch mal im Winter 66, 67 für kurze Zeit mit Krahl zusammengewohnt hat in der sogenannten Fabrik in der Adalbertstraße 10 in Frankfurt-Bockenheim. Und 67 hat dann aber Angela Davis eben gesehen, dass die Black-Power-Bewegung immer stärker wurde und sie hatte dann in den USA und sie hatte dann wirklich das Bedürfnis, ihre Theoriearbeit auch noch viel stärker in den Dienst dieser Bewegung zu stellen und aber auch in dieser Bewegung aktiv zu sein. Und dann hat sie eben Adorno gesagt, sie will zwar weiter beim Promovieren, aber sie geht jetzt in die USA, um eben an dieser Bewegung teilzunehmen. Und Adorno hat ihr dann mitgegeben, so erzählt ihr es in ihrer Autobiografie, dass es, wenn eine Philosophin direkt in den politischen Bewegungen aktiv werden wolle, dann sei das doch so, wie wenn eine Kommunikationswissenschaftlerin auf einmal Radiotechnikerin werden wolle. Dementsprechend hat sie dann in den USA ihre Promotion bei Marcuse fortgesetzt über den Begriff der Gewalt in der Französischen Revolution. Und die andere Person, an der man noch viel stärker auch den zeithistorischen Hintergrund klar machen kann, ist eben Rudi Dutschke, der mit Kral zusammen eigentlich als der wichtigste Vertreter des antiautoritären Flügels im SDS galt. Also Dutschke war ja schon Anfang der 60er in der sogenannten subversiven Aktion aktiv. Das war so eine Künstler-Politgruppe, die haben da so Spaß-Guerilla-Aktionen gemacht, wo sie unter anderem sich über Adorno lustig gemacht haben, seine Trennung von Theorie und Praxis. Und später, als Dutschke dann direkt in stärker in den SDS gegangen ist, merkt man schon, das ist weniger auch seine Tradition, aber die Tradition, die er eben mit Kral teilt, die theoretische, ist eben quasi der Bezug auf den westlichen Marxismus, auf die philosophische Opposition der Dritten Internationale, also so Leute wie Rosa Luxemburg, Georg Lukács, Karl Korsch, mit solchen, das waren ganz wichtige Referenzpunkte für beide. Und sie haben sich dann eben sowohl gegen den eher traditionalistischeren Teil im SDS, die eher an, noch von der klassischen SPD-Linie geprägt waren, an Klassen- und Gewerkschaftsstrategien, die vor allem in Köln und Marburg zu Hause waren, abgesondert, als auch als sie die sich eben langsam herausbildenden ML-Tendenzen und den K-Gruppen. Und ganz wichtig eben für die Studierendenbewegung in der BRD ist eben der 2. Juni 1967, an dem Tag wird bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien Benno Ohnesorg erschossen. Und ein paar Wochen später findet dann die nach der Beerdigung in Hannover ein Kongress statt der Studierendenbewegung, bei der auch Jürgen Habermas spricht. Das fällt nicht da, egal. Und wo Habermas dann eben sagt, in diesen Aktionismus, in dem die Studierendenbewegung sich verrannt habe, das sei jetzt ja so eine neue Form des Linksfaschismus. Und Dutschke und Kral sind dann die beiden, die dem am entschiedensten widersprechen. Und dann im September 67 ist dann eben die 22. Delegiertenkonferenz des SDS und dort halten beide zusammen einen Vortrag, das Organisationsreferat, mit dem sie eben versuchen, diesen antiautoritären Flügel, der sich aber durchaus auch an Organisationstheorien orientiert, zu stärken. Und dann eben noch ein ganz wichtiger Punkt war der Vietnam-Kongress im Februar 68, wo Dutschke als der Hauptreferator hält und Kral in kleineren Beitrag. Und am 10. April 1968, also das ist auf den Tag genau vor 55 Jahren, findet dann eben das Attentat auf Dutschke statt. Also Josef Bachmann schießt auf Dutschke, Dutschke überlebt zum Glück, aber er sollte dann später eben an den Spätfolgen sterben. Genau, das nochmal so als Hintergrund bei den nächsten zwei wichtigen Delegiertenkonferenzen, bei den letzten des SDS im Jahr 68 ist dann Dutschke eben nicht mehr dabei, aber Kral. Da werde ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, das erstmal als erster Hintergrund, zeitgeschichtlicher, biografischer Teil. Bevor wir in den etwas theoretischeren übergehen, zur Auflockerung haben wir immer noch dieses nette Filmchen. Das ist ein ganz kurzer Clip von unter einer Minute, das man bei YouTube findet. Kral trifft auf Jürgen Mitscherlich. Ich Alexander Mitsch. Ja, was habe ich gesagt, Jürgen? Ja, der Habermas. auf Mitscherlich. Da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, wie damals die Auseinandersetzungen liefen und wie damals gesprochen wurde. Der Erwischt ist Alexander Mitscherlich, abgekanzelt von der Fantasie Kral, der neben und nach Dutsch den lautesten Schläger für den Museum ist. Ich bin ein demagogischer Zerstörer. Sie haben eine Resonanz vorgelegt. Ich habe mir das mal in der Rechte, ich habe es niemals kontrolliert und selbst befriedigt. Sie haben die illegalen akademische, internationalen Verstand vorgelegt. Nein. Genau, ich will jetzt kurz auf den ein oder, na, wir haben ja gesagt, Hans-Jürgen Krall ist ganz maßgeblich von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule beeinflusst. Er hat ja bei Adorno studiert. Maike kommt dann später noch auf die Auseinandersetzung mit Adorno zu sprechen. Ich will mich jetzt erstmal auf eine andere wichtige Figur der kritischen Theorie fokussieren, auf Herbert Marcuse, weil das wäre eine These, Marcuse ganz maßgeblich das Verständnis davon, was man mit einer kommunistischen Gesellschaft will, welche Formen der Emanzipation dort stattfinden können, eben von ihm geprägt wurden, sowohl von Krahl als auch eben der Neuen Linken in der BRD und des antiautoritären Flügels, den Krahl unter anderem mit repräsentierte. Genau, und Marcuse ist eben anders als Adorno und Horkheimer nie aus dem US-amerikanischen Exil, nachdem er von Nazis vertrieben wurde, nach Deutschland zurückgekommen. Aber er besuchte die BRD sehr regelmäßig und hielt dort Vorträge. Im Rahmen der Studentenbewegung etwa 1966 bei der ersten Vietnam-Konferenz, die damals noch in Frankfurt am Main stattfand und den Titel Vietnam, eine Analyse eines Exempels trug. Marcuse war dort der Hauptredner bei der Abschlusskundgebung. Und bereits in diesem Vortrag legte er vor der deutschen Studierendenbewegung am Beispiel der politischen Mobilisierung gegen den Vietnamkrieg in den USA seine sogenannte Randgruppentheorie dar. Diese geht von dem Befund aus, dass das Proletariat in den kapitalistischen Metropolen zunehmend in die Gesellschaft integriert sei und die Arbeiterbewegung keine radikale Opposition mehr darstelle. Denn aufgrund der enormen Produktivkraftschübe im Spätkapitalismus werde das Proletariat eben materiell immer stärker in die Gesellschaft integriert und seine Bedürfnisse direkt von der Warenform geprägt. Marcuse sagt nun, eine radikale Opposition könne nur noch von den Rändern der Gesellschaft kommen, von den weniger stark integrierten Teilen, wie etwa den rassistisch unterdrückten Minderheiten, da hat er wahrscheinlich sogenannte Ghetto-Aufstände in den USA im Hinterkopf, etwa die Aufstände von Watts von 65 im Vorort von L.A. und aber auch den jungen Intellektuellen. Im Falle des Vietnamkriegs sieht er in der Opposition in den USA auch die religiösen Minderheiten im Zug und das ist ganz besonders wichtig. Bereits 1966 sprach Marcuse davon, dass die Frauenbewegung ganz wesentlich für die Opposition sei. Denn diese sei, so Marcuse, von den Aggressivitätsidealen der patriarchalen Gesellschaft noch relativ verschont geblieben. Wohlgemerkt schreibt Marcuse diesen Gruppen vor allem eine Katalysatorenfunktion für die Bewusstseinsbildung zu. Eine wirkliche Umwälzung der Gesellschaft könne, so Marcuse, nach wie vor nur vom Proletariat geleistet werden. Dies aufgrund seiner besonderen Macht im Produktionsprozess und aufgrund seiner quantitativen Überlegenheit. 1966, also als Marcuse diesen Vortrag hielt auf der ersten Vietnam-Konferenz, lebte Krahl bereits seit über einem Jahr in Frankfurt und er nahm dann auch an diesem Kongress teil und auch an der anschließenden Demonstration. Er war damals auch bereits dem SDS beigetreten, das schon 64 in Göttingen und 66 mausert er sich auch langsam zu einem Kader eben des SDS. Er nahm in dem Jahr auch schon an Delegiertenkonferenzen teil. Bei dem bekannteren, größeren Vietnam-Kongress von Februar 68, den ich jetzt vorhin schon bereits erwähnt habe, hielt er dann auch einen eigenen Beitrag. In diesem Beitrag warf Krahl Marcuse vor, dass Marcuse nur eine abstrakte Solidarisierung mit dem Vietcong vornehme, aber eben keine konkreten politischen Konzepte zur Beendigung des Kriegs vorschlage. Krahl selbst wollte die Kampagne Zerschlag die NATO initiieren, um den Imperialismus auch in dessen Zentren zu schwächen. Im Nachhinein scheint dies eher ein Scheinvorwurf gewesen zu sein, Denn Marcuse hatte sich in seinem Beitrag auf der Vietnam-Konferenz 66 ja sehr explizit auf die politischen Strategien der Antikriegsbewegung in den USA bezogen und hatte vorgeschlagen, dass die Antikriegsbewegung der BRD sich auch davon inspiriert. In seinem Essay on Liberation, Versuch über die Befreiung von 69, schrieb Marcuse sogar fast wortgleich, dass der Befreiungskampf der Dritten Welt nur erfolgreich sein könne, wenn der Imperialismus auch in seinen Zentren geschwächt werde. Diese Fragen der neu entstandenen antikolonialen Befreiungsbewegung im Trikont sind für beide, Marcuse und Kral, zwar wichtig, aber sie nehmen dennoch nicht den zentralen Platz in ihrem Denken ein. Die theoretische Arbeit Marcuses in den 1960er Jahren drehte sich hingegen hauptsächlich um die Frage einer Neubestimmung des Sozialismus und die, wie eine Revolution zu einer grundlegenden Emanzipation des Menschen führen könne. Dementsprechend nennt Kral in einem Aufsatz Marcuse auch den kritischen Theoretiker der Emanzipation. Und zum Verständnis dieses Konzepts der Emanzipation waren ganz besonders zwei Vorträge wichtig, die Marcuse dann im Juli 1967 an der FU in Berlin hielt und an denen Kral teilnahm und auch Dutschke. Sie trugen den Titel Das Ende der Utopie und zum Problem der Gewalt in der Opposition. Die dort vorgetragenen Ideen zur Emanzipation waren maßgebend für das Sozialismusverständnis der neuen Linken der BRD und das von Kral. In seinem Aufsatz Fünf Thesen zu Herbert Marcuse als kritischem Theoretiker der Emanzipation legte Kral dann auch diese Bedeutung Marcuses für sein eigenes Denken dar. Wie Kral in diesem Text deutlich macht, seien nun all diejenigen Verständnisse des Sozialismus, die sich auf eine reine Übernahme der Produktionsmittel und eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse konzentrieren, auf dem aktuellen Stand der Produktivkräfte überholt. Er zielt mit einer solchen Formulierung natürlich auf die alte Arbeiterbewegung, egal ob sie nun sozialdemokratisch oder auch leninistisch geprägt ist. In beiden, sowohl Sozialdemokratie als auch Leninismus, findet sich eben diese Grundidee, dass Revolution erstmal über den Staat laufen muss wieder. Und genau, also bei den einen soll eben die Ausbeutung der Proleten vermittelt über den bürgerlich-demokratischen Staat vermindert werden und dann später auch die Ausbeutung ganz aufhören. Und bei den anderen, bei den Leninisten, soll die Abschaffung der Ausbeutung eben ein proletarischer Staat leisten, der zuvor per Staatsstreich von der Partei des Proletariats übernommen wurde. Aber, so wendet Kral nun im Anschluss an Marcuse ein, Zitat Kral, die Verkürzung des revolutionären Befreiungsprozesses auf industrielle Revolution schleppt das Elend der Verdinglichung mit sich fort und unterwirft die Individuen der unpersönlichen Knechtschaft der materiellen Produktionsmittel. Die Produktionsmittel können also nicht einfach übernommen werden, denn diese sind im Spätkapitalismus bereits zu einem wichtigen Herrschaftsinstrument geworden. Das einfachste Beispiel wäre hier eben das Fließband, das den Arbeiterinnen ihren Arbeitstakt vorgibt. Diese Idee, dass Maschinen nichts Neutrales sind, das einfach übernommen werden könnte, hat Kral maßgeblich aus Marcuses Schrift Der eindimensionale Mensch übernommen, in dem Marcuse den Wandel der Herrschaft im Spätkapitalismus untersucht. Das heißt also, dass es nicht ausreicht, die Eigentumsverhältnisse zu ändern und Produktionsmittel so weiterzuführen, wie sie bisher bedient wurden und angeblich sie von der Ausbeutung zu befreien. Vielmehr muss die Revolution eine wirkliche Emanzipation des Menschen zur Folge haben. Der Arbeitsprozess muss danach komplett neu gestaltet werden. In seinem Vortrag Das Ende der Utopie von 1967 ging Marcuse sogar so weit, dass er für eine sofortige Abschaffung der entfremdeten Arbeit plädiere. Die Entwicklung der Produktivkräfte habe es möglich gemacht, das Reich der Freiheit bereits im Reich der Notwendigkeit aufscheinen zu lassen. Das ist eine Referenz auf eine Formulierung von Marx aus dem dritten Band, wo er eben davon spricht, dass das Reich der Freiheit sich nur jenseits des Reichs der Notwendigkeit realisieren lasse. Marcuse bestand nun aber darauf, dass sich bereits in der Arbeit Freiheit verwirklichen lassen solle. Und zwar, indem sie sich zunehmend dem Spiel annähere. In Rückgriff auf einen anderen wichtigen Vertreter des westlichen Marxismus, nämlich Karl Korsch, stimmt Kral diesem Vorschlag in Anschluss an Marcuses Vortrag in der Diskussion zu. Zitat Kral: Ich würde dem späten Korsch recht geben, wenn er dem späten Marx vorwirft, dass dieser das emanzipatorische Vernunftinteresse gleichsam aufgegeben habe, es nur noch auf die Intensivierung der Produktion und dergleichen mehr abgesehen habe und jene freie Zeit, die als Zeit der Freiheit interpretiert wird, doch etwas abgeschrieben habe. Mit diesem Verständnis von Emanzipation und Sozialismus, das sich nicht nur auf eine Übernahme der Produktionsmittel kapriziert, geraten dann auch andere Bereiche in den Fokus, auf denen eine sozialistische Revolution einen maßgeblichen Einfluss haben wird. Das sind der Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Alltag und die menschlichen Bedürfnisse. In Bezug auf Ersteres schreibt Kral wiederum in Rückgriff auf Marcuse, Zitat: Emanzipation ist nicht primär eine veränderte Eigentumsorganisation der Industrie, sondern eine veränderte Verkehrsorganisation der Gesellschaft. Laut Kral wäre das dann die sozialistischen Verkehrsformen. Das ist ein Begriff, den er in Anlehnung an Marx entwickelt, der mit den bürgerlichen Verkehrsformen ja vor allem auf die Vermittlung der gesellschaftlichen Beziehung in der bürgerlichen Gesellschaft durch die Warenform rekurrierte. Die sozialistischen Verkehrsformen sind hingegen solidaritätsstiftend, indem sie die durch die Warenform vermittelten Beziehungen aufheben. Bei Kral kommt nun der Organisation die Aufgabe zu, dies bereits in der bürgerlichen Gesellschaft zu antizipieren. Er schreibt, die Organisation müsse, Zitat, auf einer bestimmten Negation der tauschwertbedingten Verkehrsform fußen oder an einer anderen Stelle spricht er von der Organisation als emanzipativer Prozess der Gegensozialisation. Genau durch diese Praktiken und durch diese bestimmten Negationen könnten dann eben auch neue menschliche Beziehungen und mit diesen neue menschliche Bedürfnisse entstehen. Etwa solche nach Muße, Frieden und Solidarität. Und indem die Organisation nun solche Bedürfnisse antizipieren kann, lockert sie auch die libidinöse Bindung der Individuen im Spätkapitalismus an die Warenform. Und genau diese Emanzipationsprinzipien, die er von Marcuse übernommen hat, sind es nun, die Kral immer wieder gegen die Vertreter der K-Gruppen verteidigte, die eben auch zu Ende der 80er im Rahmen des Zerfallsprozesses der Studierendenbewegung entstehen. Deren Aufwärmung der von Lenin zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Organisationsprinzipien, die auf starrer Disziplin und Autorität basieren, seien anachronistisch geworden. Denn die Kader lebten nun dann nicht mehr in einem autoritären Zahnstaat, in dem eine solche Disziplin vielleicht noch notwendig gewesen sei, sondern in der postfaschistischen und spätkapitalistischen BRD zu Ende der 60er Jahre. Und genau diese starre leninistische Disziplin verhindere eben einen Zugang zur Bedürfnisstruktur der Massen und eine Herausbildung neuer Bedürfnisse, die aber notwendig seien, um die Bindung an die Warenform aufheben zu können. Dennoch kritisierte Kral an Marcuse, dass das in politischen Vorstellungen abstrakt bleiben und eben nicht mit weitergehenden politischen Strategien vermittelt seien. Marcuse benutzte ja eher einen etwas existenzialistisch anmutenden Begriff wie den der großen Weigerung, die eben rein subjektiven Entscheidungen basieren der Menschen. Kral versuchte die von Marcuse kommenden Emanzipationsprinzipien nun durch die Bearbeitung der Organisationsfrage mit politischen Praktiken und Taktiken zu vermitteln und sie auf aktuell laufende Klassenkämpfe zu beziehen. Und genau deswegen war Kral ja auch so fasziniert von den wilden Streiks im Herbst 69 in der BRD, die meist von migrantischen Subjekten, also das, was Marcuse auch als Randgruppen bezeichnet, ausging. Oder eben, darauf rekurrierte er auch, die Streiks bei der Fiat in Turin 69. Denn in diesen Streiks, diese Streiks brachen nämlich mit den überlieferten gewerkschaftlichen Rahmen und Vermittlung von Arbeitskämpfen. Und insofern drückten sich auch in diesen Streiks neue Bedürfnisse aus, etwa denen nicht mehr der Disziplin der Fabrik unterworfen zu sein oder auch einfach dem Bedürfnis, nicht mehr weiterarbeiten zu müssen. Es ist nun eine Sache ganz besonders erstaunlich, denn dieses Anliegen, neue menschliche Verkehrsverhältnisse bereits in der Organisation zu antizipieren und dabei neue Bedürfnisse zu entwickeln, also das Alltagsleben zu politisieren, ist ja sehr nah an den Zielen und Vorstellungen der zweiten Frauenbewegung, die sich in der BRD zu Ende der 60er Jahre auch herausbildete. Kral hingegen ignorierte diese konsequent. Er wurde gar zum Ziel von Angriffen der feministischen Bewegung. Also es gibt dann die berühmte Szene bei der 22. Delegiertenkonferenz 68 in, das ist die 23. Delegiertenkonferenz im September 68 in Frankfurt am Main, auf der eben Helke Sander dann als Vertreterin des Aktionsrats zur Befreiung der Frau spricht und eben einfordert, dass der SDS sich stärker mit feministischen Themen beschäftigt und stärker auch Alltagsprobleme politisiert. Helke Sander hatte in dem Jahr zuvor bereits Kinderläden gegründet in Berlin, mitgegründet und so die Frage nach Kindererziehung auch ins politische Interesse gegründet. Und Kral war damals eben Teil des Vorstands des SDS, er hat diese Konferenz geleitet und hat diese Rede von Helke Sander eigentlich geflissentlich ignoriert, hat gesagt, okay, dann können wir jetzt weiter diskutieren, zu den eigentlichen Themen kommen. Und die Legende besagt dann eben, dass Sigrid Rüger Tomaten mit hatte bei dieser Konferenz und diese dann eben auf das Podium schleuderte und damit Kral traf. Und dabei soll sie wohl ausgerufen haben, Genosse Kral, du bist ein Konterrevolutionär und objektiv ein Agent des Klassenfeindes. Diese Auseinandersetzungen mit der feministischen Bewegung haben sich dann auf der letzten Delegiertenkonferenz des SDS, die dann in Hannover 68 stattfand, nochmal zugespitzt. Nach dieser Aktion, dieser Initialaktion der Frauenbewegung in der BRD, haben sich dann ganz viele Gruppen, autonome Frauengruppen gegründet, unter anderem der Weiberrat Frankfurt, und der hat dann eben das folgende Flugblatt verteilt bei dieser Konferenz. Also hinten steht noch drauf, befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen, und Exemplar Nummer 5 stammt eben von Kral. Und also in seinen Schriften, in seinen Fragmenten findet man einfach überhaupt keine Reflexion darauf und keine Auseinandersetzung damit. Es gibt sogar einen Text, in dem er sich mit dieser 24. Delegiertenkonferenz auseinandersetzt, wo er sagt, so ja, es war so ein bisschen behäbig, es gab so ein bisschen Streitereien mit diesen Maoisten und so, aber an sich sind wir jetzt total ein Stück weitergekommen und wir sind jetzt schon dabei, neue Basisgruppen mit den Jungarbeitern zu gründen und uns mit denen zu vereinen. Genau, da könnte man sagen, es ist eine vertane Chance, besonders, weil das hatte ich ja am Anfang auch schon erwähnt, Marcuse hatte ja auch schon 66 bei diesem Vortrag darauf insistiert, wie wichtig die neue Frauenbewegung für die neue Linke und für dieses Verständnis von Emanzipation war. Genau. Dann übergebe ich jetzt an den Maike und dem Teil zu Adorno. Genau, jetzt haben wir ja vom Einfluss schon eines sehr wichtigen Denkers auf Kral gehört, nämlich von Herbert Marcuse. Es werden jetzt ein paar Motive wieder auftauchen. Ich werde mich jetzt mit Krals Auseinandersetzung mit Adorno beschäftigen und da etwas zu erzählen. Das ist auch so einer der Gründe, für die Kral dann am ehesten noch bekannt ist oder Leuten ein Begriff ist, weil er quasi der war, der Adorno inhaltlich versucht hat zu kritisieren und der, wegen dem Adorno damals mal die Polizei gerufen hat bei der Besetzung des Instituts für Sozialforschung. Ich möchte jetzt zunächst mit einer Anekdote einsteigen, die Kral erzählt hat, um das Verhältnis der kritischen Theorie zur Praxis zu beschreiben, das er eben kritisiert hat. Ich werde jetzt eher weniger auf Adornos Überlegungen zum Verhältnis von Theorie und Praxis eingehen. Das können wir vielleicht sonst in der Diskussion noch machen. Es sollte aber auch so verständlich sein. Und zwar sagt Kral: Als wir vor einem halben Jahr das Konzil in der Frankfurter Universität belagerten, kam als einziger Professor Herr Adorno zu den Studenten zum Sit-in. Er wurde mit Ovationen überschüttet, lief schnurstracks auf das Mikrofon zu und bog kurz vor dem Mikrofon ins philosophische Seminar ab, also kurz vor der Praxis wiederum in die Theorie. Das ist im Grunde genommen die Situation, in der die kritische Theorie heute steht. Sie rationalisiert ihre resignative und individualistisch subtile Angst vor der Praxis dahin, Praxis sei gewissermaßen unmöglich, man müsse sich ins Gehäuse der Philosophie zurückziehen. Und mit diesen Worten hat Kral eben bei einer Podiumsdiskussion mit Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas im Herbst 1968 im Haus Gallus in Frankfurt die Distanzierung der am Frankfurter Institut für Sozialforschung angesiedelten Intellektuellen von den Anliegen der Studierendenbewegung kritisiert. Die Podiumsdiskussion hieß Autoritäten und Revolution und es ist auch so die letzte wirklich inhaltlich tiefgehende öffentliche Auseinandersetzung zwischen den Thesen. Das ist dann zunehmend inhaltlich leider weniger geworden. Die Vertreter der kritischen Theorie, wie insbesondere Adorno, grenzten sich laut Krahl in Form von kontemplativer Kritik von außen zunehmend von der Bewegung ab. So hat Adorno beispielsweise der Studierendenbewegung und insbesondere Krahl eine Verkennung von agitatorischer Darstellung und praktischer Realität unterstellt. Er sah eine ziemlich große Selbstüberschätzung der Studierendenbewegung, hat gesagt, sie betreiben eine Scheinrevolution, hat ihnen sogar aufgrund dieses Überwiegens des kollektiven Moments faschistische Tendenzen unterstellt, weil da sozusagen der individuelle kritische Gedanke Verlust gehen würde. Und hat dennoch aber Krahl immer als einen seiner begabtesten Studenten betrachtet und hat auch im Nachgang zu dieser Diskussion, die ich eben erwähnt habe, Krahl auch sehr stark verteidigt in einem Briefwechsel mit Günter Grass, wo Günter Grass ihm tatsächlich vorwirft, sich in der Diskussion von Krahl an die Wand gespielt haben zu lassen. Und Adorno hat da im Nachhinein gesagt, dass Krahl genau nach wie vor einer seiner begabtesten Studenten ist und dass er aber sich differierend in seinen theoretischen Auseinandersetzungen und seinem praktischen Agieren in der Bewegung verhält. Krahls zentrale Kritik an den Theoretikern entzündet sich jedoch nicht an der Frage, ob die Intellektuellen der Bewegung die Fahnen vorantragen, das ist ein Zitat von Habermas, sondern erstreckt sich auf einer theoretischen und historischen Ebene über die Frage, wie revolutionäre Praxis unter Bezugnahme auf die kritische Theorie in der damaligen Situation betrieben werden könnte und inwiefern Studierende eben dafür Katalysatoren sein können. Die historische und theoretische Aspekte laufen dabei in Krahls Vorwurf der Praxislosigkeit zentral zusammen, weil er sagt, die kritische Theorie scheitert eben daran, dass ihr zugrunde liegende Verständnis von Praxis, nachdem Praxis auch eine erkenntnistheoretische Bedeutung zukommt, in einer bestimmten historischen Konstellation programmatisch durchzuführen. Das ist so der zentrale Vorwurf, den er Adorno auch in dem Nachruf unterstellt, den er geschrieben hat nach Adornos Tod 1969. Der ist in der Frankfurter Rundschau erschienen, heißt Der politische Widerspruch der kritischen Theorie Adornos. Ist ein sehr guter Einstieg, wenn man sich Krahls Adorno-Kritik zu Gemüte führen möchte. Und da unterstellt er eben Adorno, dass dessen Theorie im entscheidenden Moment, nämlich wenn sich Praxisbedingungen in der Realität verändern, in sich selbst gefangen bleibt. Und zwar, weil laut Adorno Theorie eigentlich die Pflicht hat, auf veränderte Praxisbedingungen zu reflektieren und Adornos Theorie revolutionäre Praxis eigentlich auch voraussetzt, sie jedoch gleichzeitig für versperrt erklärt. Und das lässt sich laut Krahl nicht nur auf eine private Praxisabstinenz zurückführen, sondern auf die objektive Unzulänglichkeit seiner Theorie, das Unvermögen, die Organisationsfrage zu stellen. Und dieses Unvermögen einer Theorie, die aber dennoch gesellschaftliche Praxis als erkenntniskritisch und gesellschaftstheoretisch zentrale Kategorie unterstellt, sorgt eben dafür, dass Adornos Denkform sich gewissermaßen gegen ihn selbst wendet und ihm verhindert, die historischen Möglichkeiten einer befreienden Praxis zu sehen. Das geht sogar so weit, dass es sich laut Krahl auf Adornos eigene Begriffsarbeit auswirkt. Und zwar kritisiert er, dass Adorno zwar den Zerfall des bürgerlichen Individuums reflektiert, aber nicht den Strukturwandel der lohnarbeitenden Klasse aufgrund veränderter gesellschaftlicher Bedingungen. Er rechnet zwar Adorno hoch zu, also er sagt zwar, Adorno besteht konsequent auf die marxistische Orthodoxie, dass sozusagen die politische Herrschaft nach wie vor auf der ökonomischen Ausbeutung der Lohnarbeiter beruht, aber er reflektiert eben nicht auf die veränderte Zusammensetzung des Proletariats und sagt, Adorno hat einen klassischen Begriff vom Industrieproletariat. Krahl selbst gewinnt aus dieser Reflexion eine seiner wichtigsten Thesen, nämlich, dass die Rolle wissenschaftlicher Intelligenz bei der Hervorbringung emanzipatorischer Kräfte zentral ist. da nicht mehr allein aus einer Unterdrückungserfahrung heraus die Totalität eines Klassenbewusstseins produziert werden kann. Das hat Jule ja eben schon ausgeführt im Hinblick auf die hohe Integration der Arbeiterklasse in den damaligen kapitalistischen Bedingungen. Kral hat auch Adornos Ablehnung jeglicher Form von kollektiver Organisation oder Massenorganisation vor der Erfahrung des Faschismus kritisiert, weil er sagt, dass Adorno deswegen nicht dieses besondere Moment der Spontanität, das aus der Praxis zur Theorie hinzutreten muss, reflektieren oder aufnehmen kann. Und sich diesen kollektiven Dynamiken eben verwehrt hat, aus Sorge dafür, dass sie in regressive Formen von Praxis übergehen. Gleichzeitig, es ist also so, dass Kral und Adorno sich in der Einschätzung gegenüberstanden, ob eine revolutionäre Praxis zum damaligen Zeitpunkt zu versuchen, sie möglich zu machen über die Reflexion auf ihre Bedingungen. Beide weisen aber in der Konstellation, dass es sozusagen Randgruppen geben könnte, die als Katalysatoren wirken könnten, der Theorie immer noch eine zentrale Rolle als Vermittlungsinstanz gesellschaftlicher Emanzipationsprozesse zu. Kral hat das jetzt eben versucht, praktisch zu wenden, wie wir eben schon gehört haben, im Hinblick auf die neuen Emanzipationsprinzipien. Und wenn man verstehen möchte, wie er das gemacht hat, ist es eben dazu ganz wichtig, wenn man sich seine Überlegungen zum Verhältnis von Theorie und Praxis anschauen will, eben auch über die Diskussion im reinen Verhältnis zu Adorno hinauszugehen, insbesondere im Hinblick darauf, wie er sich das in der Organisation beispielsweise vorgestellt hat. Nämlich hat Kral quasi gesagt, es kann eine Form von kollektiver Organisation geben, die nicht in regressive Formen übergeht, sondern die eben Vermittlungsmöglichkeiten emanzipatorischer Praxis gemeinsam ausprobiert, dabei auch auf Fehlerprozesse reflektieren kann und die gemeinsamen, also die daraus entstehenden Lernprozesse irgendwie konstruktiv wenden kann. Dass dies eines seiner wichtigsten Ziele war und wo er auch immer versucht hat, theoretisch zu intervenieren im SDS bis zum Ende noch, wird beispielsweise deutlich, wenn er davon spricht, die Gesellschaft in einer bestimmten Form dadurch zu verneinen, dass sich schon die ersten Keimformen anderer Beziehungen in unserer Organisation selbst andeuten. Also das ist das, was Jule auch schon gesagt hat, dass neue Verkehrsformen eben versucht werden, in der Organisation zu antizipieren. Und Ansätze eines solchen Standpunktes finden sich kaum in den viel zitierten Werken der weiteren Generationen kritischer Theorien, aber beispielsweise sehe ich die in einigen feministischen Anschlüssen, wie beispielsweise Bini Adamczak, die eben auf eine Transformation der Beziehungsweisen über reine Waren, verdinglichte Warenbeziehungen hinaus möchte auch. Genau, und Kral hat eben geplant, diese Möglichkeit der kritischen Selbstreflexion und wie das konstruktiv gewendet werden kann, wie kein anderer unter Berücksichtigung kritischer Begriffsarbeit und kollektiver Bewusstwerdungsprozesse zu durchdringen. Das Stichwort dabei war auf der Theorieebene die historisch angemessene Rekonstruktion revolutionärer Theorie, was eben auch bedeutet, auf die veränderte Zusammensetzung der Klasse zu reflektieren, vor dem Hintergrund veränderter historischer Bedingungen und des veränderten Produktionsprozesses. Das ist jetzt dieser Kritikpunkt, wo er ansetzt im Hinblick auf Adorno, dass er sagt, diese Reflexion auf den Strukturwandel des Begriffs der lohnabhängigen Klasse fehlt. Und da würde ich jetzt übergehen zu dem Zitat, das ich hier aufgeschrieben habe. Jetzt wird es noch einmal kurz theoretisch ein bisschen komplexer. Ich werde das aber versuchen aufzuschlüsseln, und zwar im Hinblick darauf, wie Kral sich da jetzt die Rolle wissenschaftlicher Intelligenz und kritischer Intellektueller vorgestellt hat, eben als Katalysatoren für emanzipatorische Tendenzen und für die Herausbildung neuer Bedürfnisse zu fungieren. Kral sagt: Wenn die Wissenschaften nach Maßgabe ihrer technischen Umsetzbarkeit und ihrer Träger, die geistigen Arbeiter, in den produktiven Gesamtarbeiter integriert sind, dann ist nicht anzunehmen, dass sozialrevolutionäre Strategien sich in der klassischen Weise nahezu ausschließlich aufs Industrieproletariat beziehen können. Nicht ist die Frage zu stellen, ob wissenschaftliche Intelligenz im traditionellen Sinn industrieproletarisches Klassenbewusstsein entwickeln kann, sondern wie umgekehrt der Begriff der unmittelbaren Produzenten und damit der arbeitenden Klasse sich insgesamt verändert hat. Dieses Zitat ist jetzt durchaus programmatisch zu verstehen, also quasi die veränderte Klassenlage zu reflektieren, auch vor dem Hintergrund der damaligen Debatten im SDS, wo Kral eben dadurch versucht hat, den antiautoritären Flügel und die antiautoritäre Position gegen die K-Gruppen beispielsweise zu verteidigen. Kral versucht im Sinne dieser Programmatik ein Konzept des Klassenbewusstseins durch die historisch adäquate Rekonstruktion revolutionärer Theorie als Lehre, deren Aussagen die Gesellschaft unter dem Aspekt radikaler Veränderbarkeit begreifen, zu entwickeln. Also das ist eine direkte Anlehnung an Marx, dass es eben darauf ankommt, die Welt nicht mehr nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern. Weil bei diesem Prozess wissenschaftliche Intelligenz eine bedeutende Rolle spielt, könnte es unserer Meinung nach interessant sein, auf die Umsetzbarkeit dieser Programmatik aus heutiger Sicht erneut zu reflektieren. In einem seiner berühmtesten Texte, den Thesen über die Beziehung zwischen Klassenbewusstsein und wissenschaftlicher Intelligenz, erzählt Kral, dass die Rolle der Intellektuellen darin, erklärt er, dass die Rolle der Intellektuellen darin besteht, zum kollektiven Theoretiker des Proletariats zu werden. Im Gegensatz zum Leninismus sah er es jedoch nicht als Aufgabe der Intellektuellen an, den Proletariern zu helfen, von außen revolutionäres Klassenbewusstsein zu erreichen. Sein Ansatz unterschied sich auch von Georg Lukács, dem er eine Analyse der Verdinglichungsprozesse vorwirft, die das Verständnis von Totalität idealistisch auf Kategorien der abstrakten Arbeit, der Produktion von Mehrwert und Akkumulation verkürzen. Stattdessen möchte Kral die historisch-praktische Entwicklung der Emanzipationskategorien von idealistischen Abstraktionen befreien, durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Kämpfen und gelebten Erfahrungen der Arbeiterklasse. Das hat Jule ja eben schon ausgeführt, wie er sich dabei zentral auf Marcuse bezogen hat. Die Arbeiterinnenklasse umfasst für Kral jedoch nicht nur das Industrieproletariat. Vielmehr wird ihm zufolge Wissenschaft selbst zu einer Produktivkraft, was man im Hinblick auf den verwissenschaftlichten Produktionsprozess und den Fordismus eben damals sehen konnte. Also insbesondere an der wachsenden Anzahl technischer Angestellter und Ingenieure, deren Anzahl mit der Automatisierung eben massiv gewachsen war. Kral sagt nun aber, die objektive Integration relevanter Teile wissenschaftlicher Intelligenz in den produktiven Gesamtarbeiter macht diese noch nicht zu bewussten Proletariern. Wie stellt er sich also die Formierung eines Klassenbewusstseins, das auch wissenschaftliche Intelligenz umfasst, vor? Dazu zeigt er drei Notwendigkeiten auf. Erstens eine erkenntnistheoretische Einzelreflexion der Einzelwissenschaften, die für ihn ein konstitutives Moment des Klassenbewusstseins wissenschaftlicher Intelligenz darstellt. Dabei wären zweitens im Sinne einer materialistischen Empirie von Bedürfnisbefriedigung die Begriffe konkreter Utopie, die aufgrund eines fehlenden Zugangs zur gesellschaftlichen Gesamteinsicht verschütt gegangen sind, erstmal zu rekonstruieren. Das ist dieser sehr aufwendige Prozess, irgendwie zu versuchen, an neue Bedürfniskategorien ranzukommen und die auch zu benennen. Hier kommt die bereits angesprochene Bedürfnisebene ins Spiel, weil es eben drittens dann zur Umsetzung der Theorie ins Bewusstsein des Proletariats einer praktischen Erfahrung des politischen Kampfes bedarf, um eben Zugang zur Bedürfnisstruktur der Massen zu erhalten und diese dann auch zu formulieren. Nur so kann das Moment der Spontanität hinzutreten, das dann wiederum reflektiert artikuliert werden muss. Kral schwebt hier eine Art Verwissenschaftlichung der praktischen Erfahrung vor, die abstrakte Totalitätskategorien mit den Begriffen der Bedürfnisbefriedigung verbindet. Dazu braucht es eine Bewegung, die ihrerseits wieder organisationsbildende Funktionen von Reflexion und Aktion in einer anspruchsvollen Vermittlung bereits in der Ansprache der Arbeiterinnenklasse reflektiert einbringt. Und das wäre jetzt auch ein sehr anspruchsvoller Ansatz für Organisierungsmöglichkeiten, der wahrscheinlich wiederum einen eigenen Vortrag wert wäre. Ich würde jetzt aber stattdessen noch kurz versuchen, eine kurze Einordnung aus heutiger Sicht irgendwie vorzunehmen dieser Diagnose. Wir sprechen schon relativ lange. Okay. Ich fasse mich kurz. Also man muss schon festhalten, dass diese Annahme einer zunehmenden Proletarisierung damals auch in der Studierendenbewegung eine durchaus legitimatorische Funktion hatte, um eben diese revolutionäre Rolle der Studenten zu unterminieren und auch Kral das irgendwie überhöht hat und das natürlich auch eine gewisse Form der Selbstgerechtigkeit in sich trägt. Das sieht man allein daran, dass die meisten Studierenden gar nicht der technischen Intelligenz angehört haben, der späteren, sondern halt eben aus den Geisteswissenschaften kamen. Vor allem aber war die Funktion der Intellektuellen im Produktionsprozess empirisch auch definitiv nicht so prekär wie die klassischer IndustriearbeiterInnen. Das muss man einfach nochmal festhalten. Die Produktion hat zwar eine Verwissenschaftlichung erfahren, aber das hat eher zu einem Anwachsen einer Mittelschicht von AkademikerInnen geführt, die oft organisatorische Positionen im Produktionsprozess einnahmen. Das beste Beispiel sind da wiederum Ingenieure als Vertreter einer technischen Intelligenz, die sich eben oft auch in Deutschland ungewöhnlich stark mit den Karriereperspektiven innerhalb eines Unternehmens identifiziert haben und die auch hatten. Und zu diesen Ausführungen kann ich auch nochmal in unserem Sammelband den Beitrag von Andreas George und Samuel Denner empfehlen. Die gehen da auch nochmal definitiv dezidierter drauf ein. Spätestens Anfang der 70er Jahre, als Kral verstorben war und der SDS zerfiel, zeigte sich eben auch eindeutig, dass die Bewegung mit dieser Rolle ziemlich überfordert war. Diese These bedarf also einer kritischen Prüfung vor dem Hintergrund heutiger Tendenzen. Und es gab ja tatsächlich im letzten Jahrzehnt eher einen sinkenden Anteil an IndustriearbeiterInnen und einen wachsenden Anteil an mittleren Angestellten, was unter anderem auch auf die Ausweitung innovations- und wissensintensiver Sektoren wie Forschung und Entwicklung zurückzuführen ist. Wenn wir jetzt in die in andere von den Geisteswissenschaften dominierte Branchen gucken, wie beispielsweise Filmwissenschaft oder Journalismus, ist da eben auch die neoliberale Anrufung, sein eigener Arbeitskraftunternehmer zu sein, auch für GeistesarbeiterInnen eben hauptsächlich bei gleichzeitiger Auslieferung an kapitalistische Verwerfungsprozesse sehr spürbar. Was Wissenschaft selbst angeht, so ist ja auch die Durchführung von Forschung und Lehre in Abhängigkeit von Drittmittelfinanzierung mittlerweile den sozusagen der freien Marktwirtschaft oder den Ideologien der freien Marktwirtschaft unterworfen. Und auch die gesellschaftliche Bedeutung von universitärer Forschung ist eben funktional in die Legitimation gesellschaftlicher Herrschaftsformen eingebettet. Das wäre auch die Stelle, an der eine emanzipatorische Wissenskritik, Wissenschaftskritik ansetzen könnte oder müsste. Und zudem sieht man ja auch eindeutig, dass auch die zunehmende Akademisierung der Gesellschaft mittlerweile keinen privilegierten sozialen Status mehr garantiert, wie es noch in den späten 60ern und frühen 70er Jahren der Fall war, weil Leitungspositionen ausgedünnt wurden und deswegen eben gerade auch die Enteignungsangst als Kennzeichen des kleinbürgerlichen Bewusstseins, die Kral damals schon diagnostiziert hat, als etwas, das große Teile der technischen Angestellten in den 60er Jahren davon abhielt, sich als Teil der lohnarbeitenden Klasse zu begreifen, sich das auch weiter noch verschärft hat. Also die Abstiegsängste, die es quasi gibt, sich damit einer prekarisierten Position irgendwie zu identifizieren. Darüber hinaus sollte die Funktion der Intellektuellen auch innerhalb globalisierter Produktionsprozesse betrachtet werden, in denen Kopf- und Handarbeit zwar räumlich getrennt sind, aber oft auf verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses zur Erzeugung desselben Produktes beitragen, beispielsweise im Hinblick auf die globalen Produktionsketten von Smartphones. Solch eine Betrachtung sollte jedoch auch die Differenzen zwischen Menschen verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichen Bildungshintergründen berücksichtigen. Da ist ja auch auffällig, dass beispielsweise immer noch migrantische ArbeiterInnen in globalen Produktionsketten oft die prekärste Stellung übernehmen. Und ich denke auch zum Beispiel an globale Care-Ketten, die ja auch ein sehr prekäres Arbeitsverhältnis sind, wo eben auch in die Peripherien der Welt beispielsweise unbeliebte Arbeiten ausgelagert werden. Etwas, das auch in den späten 60ern und frühen 70er Jahren schon der Fall war, wo es im industriellen Sektor sehr viel türkische GastarbeiterInnen gab und worauf Kral beispielsweise unseres Wissens nach auch nicht reflektiert. Die Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung eines Klassenbewusstseins, das Formen der akademischen Intelligenz einschließt, ohne dass Intellektuelle als kollektive Theoretiker des Proletariats doch eine Avantgarde bilden, die sie letztlich von den Lohnarbeitenden trennt, sollte vor dem Hintergrund von gemeinsam geteilten Erfahrungen des Ausgeliefertseins an diese gesellschaftlichen Verwerfungsprozesse, die ich jetzt aufgezeigt habe, neu bedacht werden. Und dabei wäre die grundlegende Herausforderung zunächst, diesen Erfahrungen in einer Unversöhnlichkeit Ausdruck zu verleihen, die einer neuen Organisationsform zugrunde liegen könnten. Ich würde sagen, diese Aufgabe könnte durchaus auch im Möglichkeitsspielraum kritischer Studierender und Intellektueller liegen.